Was gebietet uns das dritte Gebot? Gedenke, dass du die Feiertage heiligst. Das dritte Gebot, gedenke, dass du die Feiertage heiligst, gebietet uns Gott an den Feiertagen mit Werken der Gottesverehrung zu ehren.